Wird jemals wieder etwas gut? Anders, 34, auf Drogenentzug, ein Tag außerhalb der Klinik, Bewerbung als Journalist. Wird es wieder was mit ihm? Oslo, 31. August, heißt Joachim Triers Film. Protokoll eines vielleicht nicht angekündigten, aber immerhin sich andeutenden Todes. Anders war ein aufstrebender Journalist, dann die Drogen. Im Film taucht die Vergangenheit wie grelle, spitze Erinnerungssplitter auf. Oslo, 31. August, ist Chronik eines traurigen Tages, auch wenn sich bei uns Traurigkeit die Waage hält mit der Begeisterung über diese eindrucksvolle Inszenierung von Joachim Triers Film. Das Bewerbungsgespräch bricht anders ab. Du hast eine Familie, es wird besser, alles wird gut, sagt ein Freund. Anders sagt daraufhin nur, das wird es nicht. In Georg Büchners Novelle Lenz lautet der letzte Satz, so lebte er dahin. Anders wird nicht einmal das schaffen. Oslo, 31. August, von Joachim Trier. Traurig, melancholisch, auch düster und herausragend. Das Happy End vorweg. Gut, in diesem Fall von Happy End zu sprechen, zynisch, absurd, makaber wohl auch. Aber wenn man das neue Affenaußengehege anschaut in Christian Rosts und Klaus Striegels Dokumentarfilm Unter Menschen, ist das einfach nur ein neues Gefängnis, eines mit einem Auslauf? Nein, wohl viel mehr. Österreich nahe der tschechischen Grenze. Nach Jahrzehnten bekommen 40 Schimpansen aus den ehemaligen Versuchslabors des Pharmakonzerns Immuno infiziert, traumatisiert, verstört, aggressiv. Diese Affen bekommen eine Chance, die Sonne zu spüren, den Wind, den Regen. Ob das eine Wiedergutmachung nach Jahren im Gitterkäfig sein kann, dieser Illusion geben sich Dokumentarfilmer Rost und Striegel in ihrem Film Unter Menschen kaum hin. Trotzdem, sie erzählen genau davon, von Schuld, Verantwortung und dem Versuch von Wiedergutmachung. Ende der 1990er Jahre übernimmt der US-Pharmakonzern Baxter Immuno und damit die traumatisierte Hinterlassenschaft einer AIDS-Forschung, die hier zu keinem Ergebnis führte. Unter Menschen, der Film, ist auch ein Pharma-Thriller über illegalen Tierhandel und die täglichen Torturen, die in unseren Tierversuchslabors nicht nur in der Vergangenheit stattfanden. Es ist eine Box mit Glas, Gitterfront und Betonwänden. Christian Rost und Klaus Striegel erzählen in Unter Menschen auch die Geschichte von vier Tierpflegerinnen, die es schafften, dass 2010 ein renommierter wie gut betuchter Tierschützer den Affenpark in sein Unternehmen aufnahm. 2012 dann entsteht das Außengehege. Auf eindrucksvolle Weise reflektieren Rost und Striegel in der Geschichte dieses Projekts unser Verhältnis zu Natur und Naturbeherrschung, und zwar als Horrorgemälde, aber auch als Porträt von vier Frauen, die mit einer unfassbaren Stur und Hartnäckigkeit sich für die Schimpansen einsetzen. Ja, das ist leider traurig, das sagen sie mir so, aber ungefähr 30 Jahre haben manche alt werden müssen, um wieder in der Natur sein zu können. Wenn dann gegen Ende die Schimpansen das erste Mal ins Außengehege und in die Sonne treten, so ist das ein großes Medienereignis vor laufenden Kameras. Das sind nun mal die Widersprüche der Welt, aber dies ist auch ein sehr eindrucksvolles Bild von tiefer Emotionalität. Unter Menschen von Christian Rost und Klaus Striegel, traurig, melancholisch, auch düster und herausragend. Nun also ist auch der Schwede Nils Arden Oplev in der Traumfabrik angekommen. Oplevs Inszenierung von Teil 1 der skandinavischen Verfilmung der Millennium-Trilogie blieb auch in Hollywood, wen wundert's, nicht unbemerkt. Lisbeth Salander-Darstellerin Noomi Rapace, nach ihrer Arbeit mit Ridley Scott oder Guy Ritchie nun ein Weltstar, ist in Dead Man Down wieder dabei, an der Seite diesmal von Colin Farrell. Ich dachte, es wäre nett, wenn wir uns mal kennenlernen. Beatrice. Victor. Dead Man Down erzählt von Zweien, die Rache nehmen wollen. Victors Frau und Sohn wurden von der Mafia ermordet. Beatrice wurde von einem betrunkenen Mann angefahren. Sie haben mein Gesicht plastisch wiederhergestellt. Nun versucht Beatrice Victor, der zwei Gangsterbanden aufeinander hetzen will, als Killer anzuheuern. Beatrice hat nämlich etwas gesehen. Ich will, dass du ihn umbringst. So wie den Mann in deinem Apartment. Noomi Rapace' geschundene Seele wie Racheengel und Colin Farrell, der nicht weiß, was ihm hier passiert. Diese Szene ist ein Sahnestück in Dead Man Down. Großartig gespielt, mitreißend. Doch genau hier wird schmerzhaft deutlich, wie viel Nils Arden Oplevs Film Im Ganzen fehlt. Die Story unausgegoren, widersprüchlich. Man weiß nie, ob man sich in einem Psychodrama oder einem brutalen Rachefilm befindet. Dead Man Down von Niels Aden Oplev, enttäuschend.